will ordentlich Pech. Doch so kurz wird es gleich, schon bald wird diese Zeit zurück. Als der Horizont brannte, gut mit 18 geht's zum Wandel. Gewalt im Herzen bis zuletzt vereint. Ich hatte ein Kamerad in deinem Bisschen gibt es nicht. Die Träume schlucken Streite, ihn an meiner Seite, ihn leicht ins Gesicht tritt. Eine Kugel kann geflogen, gilt sie mir oder gilt sie dir? Die Nase ist weggerissen, der Nickel vor den Füßen, nein, es wäre ein Stück von mir. Will mir die Hand befleichen, dir weil ich jeden Nacht. Denn dir die Hand ich gebe, wenn du ihn nicht geleben. Mein guter Kamerad, wir kämpfen sie an, das erste Mal verliebt. Hätte nie gedacht, dass es das wirklich gibt. Doch entschied sie sich schließlich für dich. Und nicht drum am Engel gönnt es dir nicht. Als sie noch weiter darauf entfernte, stand, stand ich dir bei an seinem Grab. Diese Freundschaft, sie war verdammt noch verlegt. Ja, du hast schwefelt und ich war weg. Doch so kurz wird es gleich, schon bald wird diese Zeit zurück. Als der Horizont entbrannte, gut mit 18 geht zum Wandel. Doch wohl ist in mir runter zu Haus, soll in den Sommer mit Fällen hinaus. Tapfer doch den Tod geweiht, im Herzen bis zuletzt vereint. Ich hatte ein Kamerad in deinem Bisschen, gibt es nicht. Die Träume schlucken Streite, ihn an meiner Seite, ihn leicht im Schritt tritt. Eine Kugel kann flogen, gilt sie mir oder gilt sie dir? Die Nacht ist weggerissen, der Nickel vor den Füßen, eins mehr ist ein Stück von mir. Will mir die Hand bereichen, dir weil ich jeden Nacht. Kann dir die Hand nicht geben, wenn du ihn nicht geleben. Mein guter Kamerad, Kameraden von der 10. warten schon und wollen nicht mehr.